Ersten Gottes Geist ist auf mir. Gott hat mich ausgewählt. Ich bringe armen Menschen gute Nachrichten. Ich helfe traurigen Herzen. Gefangene werden frei sein. Zweiter, ich sage, Gott ist gut zu euch. Es kommt auch ein Tag für Gottes Strafe. Ich tröste alle traurigen Menschen. Dritter, Gott gibt den traurigen Menschen in Zion Freude. Sie bekommen schöne Kleider. Sie sind wie Bäume, die Gott gepflanzt hat. Gott wird durch sie geehrt. Vierter, sie werden alte, kaputte Häuser wieder bauen. Sie machen alte Ruinen wieder ganz. Sie bauen verlassene Städte neu auf. Fünfter, fremde Menschen werden eure Tiere hüten. Fremde werden auf euren Feldern arbeiten. Sie werden auch Wein anbauen. Sechster, ihr werdet Priester Gottes genannt. Ihr seid Diener unseres Gottes. Ihr werdet den Reichtum anderer Völker bekommen. Siebter, früher haben sie viel Schande erlebt. Jetzt bekommen sie doppelt so viel Gutes. Sie werden immer Freude haben. Achter, ich, Gott, liebe Gerechtigkeit. Ich hasse Unrecht. Ich gebe ihnen ihren Lohn. Ich mache einen ewigen Bund mit ihnen. Neunter, ihre Kinder werden bei allen Völkern bekannt sein. Alle werden sehen, Gott hat diese Menschen gesegnet. Zehnter, ich freue mich sehr über Gott. Er hat mir Kleider des Heils gegeben. Er hat mich mit Gerechtigkeit bedeckt. Ich bin wie ein Bräutigam oder eine Braut. Elfter, die Erde lässt Pflanzen wachsen. Ein Garten lässt Samen sprießen. So wird Gott Gerechtigkeit wachsen lassen. Er wird Ruhm vor allen Völkern zeigen.